Kundgabe 604. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.10.1938. Intelligenzen. Durch das Weltall schwirren unaufhörlich geistig beeindruckte stoffliche Intelligenzen, die eine ungemein rasche Auffassungsgabe besitzen und jede geistige Strömung wahrnehmen und im besten Sinne für sich ausnützen. Diesen Intelligenzen wohnt gleichfalls eine Kraft inne, die in Neubildungen von Wesen zum Ausdruck kommt. Es ist wie eine geheime Sendung, die alle diese Wesenheiten erfasst, dass sie sich bei der Neubildung von Wesen betätigen müssen, um sogenannte Bindungen herzustellen zwischen geistiger Kraft und stofflicher Verkörperung. Allen diesen Intelligenzen ist das eine gemein, dass sie ohne Widerstand sich jeder Form zu gesellen, um sie nach und nach völlig zu durchdringen und so zu geistig belebten Körpern zu gestalten, deren Sinn und Zweck ist, fortlaufend aus sich die winzigsten Lebewesen zu erzeugen und so also das All mit ungezählten Kreaturen zu beleben. Setzen nun die Menschen diesem Vorgang Zweifel entgegen, so wird ihnen auch jede weitere Erklärung unannehmbar erscheinen. Denn letzten Endes ist nichts im Weltall so einfach in seiner Entstehung, dass der Mensch mit seinem Fassungsvermögen dies verstehen könnte. Und doch hat die Schöpfung so vielerlei unerklärliche Erscheinungen aufzuweisen, dass der Mensch als solcher zu klein ist, um sich ein klares, der Wahrheit entsprechendes Bild von ihr zu machen. Und alle Mühe wäre vergeblich, wenn der Geist in ihm nicht solche Wunder entschleierte. Was bleibt nun dem Menschen übrig, als zu glauben oder die Waffen strecken zu müssen? Widersetzet er sich dem Glauben, so bleibt nur die eine Lösung, die Grenzen des irdischen Wissens dort zu setzen, wo Sehen und Hören ein Ende hat. Nur wird er dann auch keinen Trieb haben, sich selbst, das heißt seine Seele, für ein höheres Ziel vorzubereiten. Er bleibt mit seinen Gedanken auf der Erde und ergründet nur das für ihn Fassbare, bleibt aber einem geistigen Erleben völlig fern. Und doch ist der Mensch Träger unzähliger Intelligenzen und wird von ihnen weit mehr mit Beschlag belegt, als dies den Anschein hat. Denn ob der Mensch sich auch weigert, geistige Kraft anzuerkennen, ob er auch mit vollem Bewusstsein ein überirdisches Wirken ablehnt, er wird doch nicht verhindern können, dass auch seine eigenen Gedanken abschweifen in die Unendlichkeit, weil eben die in ihm sich bergenden Intelligenzen ihn dazu antreiben, weil das eigentliche Leben in ihm Auswirkungen eben jener Intelligenzen sind. Aus dieser Tatsache heraus finden so viele Menschen ihre Befriedigung erst dann, wenn ihr Denken sich vergeistigt. Was nichts im irdischen Leben zustande bringt, dem Menschen einen inneren Frieden zu geben. Das können jene Wesen in hohem Maße bewirken, so wie sie den Menschen bestimmen können, seinen Gedanken die Richtung nach oben zu geben. Die Kraft dieser Intelligenzen geht mitunter so weit, dass die Umgebung des Menschen von ihnen ebenfalls durchdrungen wird, besonders dann, wenn jeglicher Widerstand im Menschen gebrochen ist und er willig dem starken Drängen nachgibt. Dann ist auf ewig kein Rückgang zu fürchten, denn es strebt alles Geistige dem Gottesgeist zu. Es findet die Seele zurück zum ewigen Licht, zur ewigen Gottheit. Amen.